Nummer 57. Ihnen gefällt der Klingelton Ihres Handys überhaupt nicht mehr. In einer Radiosendung mit viel Musik und aktuellen Informationen hören Sie folgenden Hinweis. In der Straßenbahn, im Bus, auf der Straße, im Restaurant, überall. Das dauernde Klingeln von Handys und diese nervigen Melodien. Fühlen Sie sich da nicht gestört? Tun Sie den ersten Schritt. Suchen Sie sich einen angenehmeren Klingelton für Ihr Handy. Ihre Mitmenschen freuen sich vielleicht über ein Kirchenlied wie »Wachet auf, ruft uns die Stimme« oder »Macht hoch die Tür«. Wer sich mit solchen Liedern oder einem anderen Choral anrufen lassen möchte, kann sich die entsprechenden Klingeltöne für 1,99 Euro unter www.glockenspiel.de herunterladen. Die Idee dazu stammt vom Orgelbauverein der Hamburger Hauptkirche. Das Geld fließt in die Renovierung der Kirchenorgel. Also www.glockenspiel.de. Nummer 57. Ihnen gefällt der Klingelton Ihres Handys überhaupt nicht mehr. In einer Radiosendung mit viel Musik und aktuellen Informationen hören Sie folgenden Hinweis. In der Straßenbahn, im Bus, auf der Straße, im Restaurant, überall. Das dauernde Klingeln von Handys und diese nervigen Melodien. Fühlen Sie sich da nicht gestört? Tun Sie den ersten Schritt. Suchen Sie sich einen angenehmeren Klingelton für Ihr Handy. Ihre Mitmenschen freuen sich vielleicht über ein Kirchenlied wie »Wachet auf, ruft uns die Stimme« oder »Macht hoch die Tür«. Wer sich mit solchen Liedern oder einem anderen Choral anrufen lassen möchte, kann sich die entsprechenden Klingeltöne für 1,99 Euro unter www.glockenspiel.de herunterladen. Die Idee dazu stammt vom Orgelbauverein der Hamburger Hauptkirche. Das Geld fließt in die Renovierung der Kirchenorgel. Also www.glockenspiel.de.